Compassion makes the difference. Mitgefühl macht den Unterschied. And let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, you are the Father, the God of compassion. Du bist der Vater und der Gott des Mitgefühls. And we pray this morning. Und wir beten heute Open morgen. Our hearts, öffne unsere Herzen, our minds, unseren Verstand. Help us to comprehend and receive something this morning und etwas zu empfangen, that will make the difference in our life. Das den Unterschied in unserem Leben macht, so that we can make a difference. Damit wir einen Unterschied machen in Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we're going to go to 2 Corinthians 9 today. Wir gehen zu 2. Korinther 9 heute. Last week we were talking about the feeding of the 5,000. Letzte Woche haben wir über die Speisung der 5,000 gesprochen. And how they were principles that the Lord was that we could learn from there. Und welche Prinzipien darin stecken, von denen wir lernen können. That the first one was that God is able to multiply our seemingly insignificant effort. Das erste war, dass Gott multiplizieren kann unsere Anstrengung, die so klein erscheint. Right. Our seemingly insignificant effort. Unsere anscheinend unbedeutende Anstrengung. And this is the first key to being compassionate. Und das ist der erste Schlüssel, um Mitgefühl zu entwickeln. Let's say the first key to following through with our compassion. Das ist der erste Schlüssel, wie wir zu unserem Mitgefühl. Because compassion mitkommen. Has two parts. It's empathy or sympathy. Es hat zwei Teile, nämlich Mitfühlen. But it's action. Aber es ist auch Aktion. So compassion is feeling the pain of someone else. Es bedeutet, den Schmerz eines anderen zu fühlen and doing something about it. Und etwas dagegen zu tun. And oftentimes we feel the pain of someone. Und oft fühlen wir die Schmerzen der anderen. But we don't do anything about it. Aber wir tun nichts dagegen. Because of the overload of bad news. Weil wir schon zu viel schlechte Nachrichten hören. Because of negative filtering in our own mind that I can't really do anything about it. Weil wir negative Filter haben, die uns sagen, du kannst nichts tun. And because we have no follow-up, no plan. Und weil wir keinen Plan haben, was danach passieren so soll. We feel sympathy, but it goes without action. Also fühlen wir dieses Mitfühlen, aber es setzt keine Aktion so danach. So actually, we are not experiencing compassion. Also können wir es eigentlich nicht wirklich erfahren, was es bedeutet. Because compassion does something about it. Denn Mitgefühl heißt, etwas dagegen zu tun. And in these two messages, I really want to help us und in jeder dieser Botschaft möchte ich uns to not helfen, be afraid to take action. Dass wir uns nicht davor fürchten, einen Schritt zu setzen. And last week we learned from the 5 loaves and 2 fish. Und letzte Woche haben wir gelernt von den 5 Broten und den 2 Fischen. That God is able to take our seemingly insignificant effort and multiply it. Dass Gott die Fähigkeit hat, unsere anscheinend sinnlose Anstrengung zu nehmen und sie zu multiplizieren. So this first thought that we have, what can I do? Also der erste Gedanke, der uns kommt, ist, was kann ich schon tun? What difference can I make? Was für einen Unterschied kann ich machen? You can make all the difference if it's given to God. Du kannst den ganzen Unterschied machen, wenn du es Gott gibst. So Jesus said, bring it to me. Jesus hat gesagt, bring es zu and mir. We've got to bring our little effort to God. Wir müssen unsere kleine Anstrengung zu Gott and bringen. And we can make all the difference. Und wir können den Unterschied machen. What difference can our church make in this city? Was für einen Unterschied kann unsere Gemeinde in dieser Stadt it can machen? Make all the difference es kann in this einen country, Unterschied machen in diesem Land. In Western Europe. Im Westeuropa and Eastern Europe. Und auch in Osteuropa. This church can make all the difference in this world. Diese Gemeinde kann einen Unterschied machen in der ganzen Welt. If we believe that Jesus can multiply our efforts. Wenn wir daran glauben, dass Jesus unsere Anstrengungen vervielfachen kann. But today I want to talk about the second point. Aber heute möchte ich über den zweiten Punkt sprechen. And this is what Paul brings out in 2 Corinthians 8 and 9. Und darüber spricht Paul in 2. Korinther 8 und 9. Because the Corinthian church had promised that they would help the Macedonia church or join the Macedonian church to help the poor believers in Jerusalem. Denn die Gemeinde in Korinth hat versprochen, dass sie der Gemeinde in Mazedonien helfen wird, damit auch diese der Gemeinde dann in Jerusalem helfen können. They made a promise to give. Sie haben ein Versprechen gemacht zu geben. And Paul used this und Paulus verwendet das, to really encourage the Macedonians to do what the Corinthians are doing. Damit die Mazedonier dann wieder ermutigt werden können, das zu tun für andere, was die Korinther look, für sie the Corinthians getan haben. Are making a difference. Schaut mal, die Korinther, die machen wirklich einen Unterschied. And then the Macedonians said, we want to make a difference. Und dann sagen die Mazedonier, ja, das wollen wir auch machen. And they said, Paul, please let us partake of this. Und sie sagen, Paulus, bitte lass uns auch daran teilhaben. And it says, and they gave beyond their capacity. Und es steht, dass sie über ihre Fähigkeit hinausgegeben haben. They gave out of their own need. Aus ihrer eigenen Not heraus the haben sie noch etwas weggegeben, die Mazedonier. Wow. And then the Corinthians were pulling back. Und dann haben sich die Korinther zurückgezogen. So Paul writes them in 2 Corinthians 8. Also schreibt ihnen der Paulus im 2. Korinther 8. Wait a minute, wait a minute. You made a promise. Was ist los? Ihr habt doch ein Versprechen don't gegeben. Don't embarrass me now. Warum stellt ihr mich jetzt bloß? I was boasting about you. Ich habe euch so gelobt. So much. So sehr, that the Macedonians gave out of their need. Dass die Mazedonier sogar ihr Letztes gegeben haben. And now, what are you guys doing? Und was macht ihr jetzt? You're not going to give? Ihr gebt nicht. And it applies to us. Und irgendwie passt das auf uns. For these kids. Für diese Kinder. We've made a pledge. Wir haben a decision, a promise. Wir haben uns entschieden und etwas yeah. versprochen. To help these kids. Diesen Kindern zu helfen. Through school. Durch die Schule. This is like a 15-20 year commitment. Das heißt, das dauert 15-20 Jahre, dieses Versprechen. And it's so easy. Und es ist so leicht, as time goes by, wenn die Zeit so vergeht, to drop off. Sich zurückzuziehen. Compassion International is asking us, Compassion International hat uns gefragt, if we would help with 800 kids who lost their sponsors. Ob wir 800 Kindern helfen wollen, die ihre Sponsoren verloren haben. If some of us would take these kids for a year or two until they find another sponsor. Ob jemand von uns diese Kinder für ein, zwei Jahre sponsern möchte, bis sie einen anderen Sponsor gefunden haben. You know, in the beginning it's easy to get involved. You see the kids on the picture and you say, I want to do this. Am Anfang ist so leicht, man sieht das Kind am Bild und denkt sich, ja, das mache ich. Then you make the commitment. Und dann verpflichtet man sich. Then you get home and you think, what did I do? Und dann geht man nach Hause und denkt sich, was habe ich da gemacht? This is what the Corinthians happened to the Corinthians. What did we do? Genauso ist es den Korinthern passiert. Was haben wir eigentlich gemacht? The first thing we talked about is God is able to multiply our seemingly insignificant effort. Also das erste, worüber wir gesprochen haben, ist, dass Gott unseren anscheinend sinnlosen oder wenige Anstrengung wirklich vervielfachen kann. These kids are going to be world changers. Diese Kinder werden die Welt verändern. They will stand out in their community. Sie werden herausragen in ihrer Gemeinschaft. To do something powerful. Und etwas Mächtiges tun. But the second thing we really have to understand, and this is what Paul is going to bring out in 2 Corinthians 9. Aber das zweite Ding müssen wir auch wirklich verstehen, und das bringt Paulus im 2. Korinther 9 hervor. To really convince the Corinthians to follow through. Dass er die Korinther wirklich überzeugen möchte, dass sie durchhalten. And let's begin to read. Lass uns das lesen. I only put the English up. I hope that doesn't offend anybody. But it's just, to put the German up also is a lot of work. And sometimes the English and the German translation clash. Und manchmal passt die englische und die deutsche Version wirklich nicht wirklich zusammen. Not because either of them are wrong. Nicht weil die eine davon falsch ist. But certain translations emphasize certain things. Sondern weil jede Übersetzung andere Dinge hervorhebt. And really, if you put all the translations together, you would have this magnificent, super amplified translation. Und wenn du alle Versionen zusammengibst, hättest du diese wunderbare, perfekte, erweiterte Übersetzung. So, let's begin. 2 Corinthians 9, verse 5. 2. Korinther 9, Vers 5. The gift you promised, was du versprochen hast, a willing gift, eine freiwillige Gabe, not one given grudgingly. This is the theme. Nicht im Geiz gegeben. Verse 6. Vers 6. Remember this. Denk daran. He sets the theme. It's a gift that you promised. Also er setzt es das Thema. Es war eine Gabe, die ihr versprochen habt. And now you're beginning to feel like you don't really want to give it and you have to. Und jetzt fühlst du dich danach, dass du es gar nicht geben willst, aber jetzt musst. So he's going to address this issue. Und das möchte er jetzt ansprechen. Remember this. A farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Denk daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. But the one who plants generously will get a generous crop. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. You must each decide in your heart how much to give. Jeder von euch selbst muss entscheiden in seinem Herzen, wie viel geben möchte. And don't give reluctantly. Gebt jedoch nicht widerwillig. Or in response to pressure. Oder unter Zwang. For God loves a person who gives cheerfully. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. And God will generously provide all you need. Er wird auch großzügig mit alle versorgen. Now, I oftentimes read this chapter because I want to be a cheerful giver. Dieses Kapitel lese ich oft, denn ich möchte ein freudiger Geber sein. One of the things I'm also a bit not nervous about, but a bit concerned. Und über noch etwas mache ich mir ein bisschen Sorgen. Like our budget is like right on the, just right there. Unser Budget ist genau dort, wo es sein soll. And what I'm concerned about is that in 5 months from now. Aber ich mache mir Sorgen, dass in 5 Monaten von exactly jetzt. What we sponsored, the amount of money it took to sponsor the kids. Das genau das Geld, mit dem wir jetzt die Kinder sponsern. Actually came right out of the budget. Dass es aus dem Budget kommt. We cannot do that. Und das können wir I just nicht say machen. This from my heart. Ich sag das aus meinem Herzen. You cannot shift your giving that you gave to the church to the kids. Du kannst nicht einfach das, was du den Kindern jetzt gibst, von der Gemeinde nehmen und woanders. The scripture teaches that the first tenth goes to the church. Die Schrift sagt, die ersten 10% gehören der Gemeinde. And above that is your offering. Und alles, was du darüber hinaus gibst, ist dein Opfer. Now this sounds wild, especially if you're brand new. Und das klingt vielleicht ein bisschen wild, vor allem wenn du ganz neu bist. But as we read the text, you will see that there is a divine economy. Aber wenn ihr diesen Text lest, werdet ihr erkennen, dass es eine göttliche Ökonomie gibt. And I've been living in this economy for 33 years now. Und ich lebe seit 34 Jahren in diesem System. Und ich kann bezeugen, that I've given my tenth. Ich habe meinen Zehnten gegeben. And I support a kid above my tenth. Ich habe ein Kind darüber hinaus noch unterstützt. I support a missionary above my tenth. Ich habe Missionare unterstützt. And I support one of the church workers above our somebody in our church above our tenth. Und ich habe auch jemanden aus unserer Gemeinde unterstützt. And as you know, my wife always tries to buy a present for somebody for the birthday. Und meine Frau will auch immer Geschenke kaufen, wenn jemand Geburtstag hat. And I said to my wife, "Hey, can we afford this?" She's like, "No, we can't." I say, "Hun." Und ich sage zu meiner Frau, können wir uns das leisten? I said, "You're like buying thousands of presents." Sie sagt, "Nein." Und ich sage, du kaufst tausende Geschenke. She's like, "It's on my heart." Ja, aber es liegt mir im Herzen. And you know what? It's God always provides. Und Gott hat immer Vorsorge getroffen. Irgendwo. Somewhere from the States and kommt irgendwo her aus Amerika oder. You watch. I testify to this chapter. Watch this. Und ich kann das bezeugen. God will generously provide all your need. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Which brings us to our second point in this series. Und das bringt uns an unseren zweiten Punkt. Remember, number one, God will multiply my seemingly insignificant effort. Nummer eins, Gott wird meine kleine, sinnlos erscheinende Anstrengung vervielfachen. Nummer zwei. We will receive from God. Wir werden von Gott bekommen. Far more than our effort cost us. Viel mehr als unsere Anstrengung uns gekostet hat. Far more. Viel this mehr. Is a promise from God. Das ist eine Versprechung von Gott. And if this is not true, then there is no heaven. Und wenn das nicht wahr ist, dann gibt's auch keinen Himmel. Because Jesus said you cannot separate the scripture in John 10. Denn Jesus sagt, du kannst die Schrift nicht zerteilen. The scripture stays together. Die Schrift steht zusammen. Either every one of God's 7,000 promises are true, or none of them are true. Entweder sind alle 7,000 Verheißungen, die Gott uns gibt, wahr, oder es ist keine einzige And wahr. If we are trusting God for eternal life, und wenn wir Gott vertrauen, dass wir ewiges which Leben is the, haben, which is the big thing, was ja wirklich die große Sache ist, this stands with it. We will receive from God far more. Wir werden von Gott viel mehr empfangen, what it cost us, als was es uns gekostet hat, to make a difference. Einen Unterschied zu That's machen. A promise. Das ist eine Verheißung. 2. Korinther 9:8. God will generously provide all you need. Gott wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Problem is, we panic. Das Problem ist, dass wir in Panik geraten. We panic, wir geraten in because Panik. We feel the pinch. Weil wir den Mangel sehen. You say to your wife who's running the finance, or you say to your husband is, and anyway, one of the spouses says, "Hey, hon, can we get that iPod?" Ein Ehepartner sagt zum anderen, können wir uns diesen iPod kaufen? We can't, because we have the kid now. Nein, das können wir nicht, weil jetzt haben wir dieses Kind. You're kidding me. Das ist Scherz. You want a kid? You want an iPod? What do you want? Make a choice. Willst du das Kind oder willst du den iPod? Like, I can't get my new iPod? Jetzt kann ich meinen neuen iPod nicht haben. Not till after Christmas. Nein, sicher nicht vor Weihnachten. Do you know, feeling the pinch, to feel it, is a very good thing. Um das zu spüren, ist eine gute Sache. That means it's real. Denn das heißt, dass es wirklich real ist. That means it costs something. Es kostet was. It's like, ooh, oh, es ist, okay. Es tut weh. No iPod till when? Bis wann muss ich warten mit dem iPod? I wonder if I can survive. Ich frage mich, ob ich überleben kann. Do you think I'll live? Glaubst du, lebe ich noch? I hope I don't die. Aber ich sterbe nicht. So you know what we start to do? Und weißt du, was wir dann machen? We've sown the seed. Wir haben den Samen gesät. And then we start to dig it up. Und dann graben wir ihn wieder aus. We start to eat it. Und wir essen ihn. Now, I'm going to get into this verse. Go back to the first verse. Gehen wir zurück zum ersten Vers. All the way back, it's in Acts chapter 20. Apostelgeschichte 20. You remember the words of our Lord Jesus? Erinnert ihr euch an die Worte des Herrn Jesus? It is more blessed to give than receive. Gesegneter ist der gibt, als der empfängt. It is more blessed. But I checked the Greek and it says this. Aber ich habe das griechische Wort angeschaut und das sagt Folgendes. It is so much more blessed to give. Es ist so viel mehr segnend. It is so much more blessed. Es ist so viel mehr. Now, if we think that receiving is not a blessing, wenn wir denken, dass Empfangen kein Segen ist, then actually giving is not much more of a blessing. Dann ist auch das Geben kein wirklicher Segen. If I'm comparing a thread, if I have a piece of thread in my hand, wenn ich ein Stück Faden, was ist es? And I say, here's a piece of thread and here's a piece of floss. Also eine Zahnseide. And I say, you know, the floss is so much more stronger than the thread. Und die Zahnseide ist so viel stärker wie der andere Faden. It doesn't mean that the floss is actually very strong. Das heißt nicht, dass er wirklich stark sein muss. I mean, I wouldn't tow my car with a piece of floss. Mein Auto könnte ich zum Beispiel nicht ziehen mit einem Stück Zahnseide. It's just so much more stronger than the thread. Aber es ist einfach viel stärker als der andere Faden. So if your idea of receiving is just a little idea. Also wenn deine Idee, was es bedeutet zu empfangen, nur so eine ganz kleine Idee ist. Even if giving is so much more than nothing, it's not much. Und das Geben nur mehr ist als nichts, dann ist es nicht viel. Receiving is absolutely important. Empfangen ist wirklich wichtig. There is such a blessing in receiving. Es ist so ein Segen, etwas zu bekommen. It is so much more blessed to give than to receive. Aber es ist noch ein viel größeres Segen zu geben. Everyone als would zu say empfangen. Yes. How many would agree with that? Raise your hand. Yes. Yeah. Not many. Okay. Watch. Viele sind davon überzeugt. But be honest now. Aber seien wir ehrlich. After service today, would you rather have someone walk up to you and give you €100? Heute nach dem Gottesdienst hättest du lieber, dass jemand zu dir kommt und dir 100 Euro schenkt, then the Holy Spirit tell you to give it. Als dass der Heilige Geist dir sagt, dass du es jemand anderem schenken Which sollst. One's more blessed? Was bringt dir mehr Segen? I would rather have the Holy Spirit tell all of you to give me €100 each. Mir wäre lieber, wenn der Heilige Geist euch allen sagen würde, dass jeder von euch mir 100 Euro gibt. Then for the Holy Spirit to tell me to give one person 100 Euro. Als dass er mir sagen würde, dass ich einer Person 100 Euro geben soll. Receiving is blessed. Etwas zu empfangen ist wirklich ein Segen. Receiving Christmas presents or birthday presents or cards or a handshake or a smile. Receiving is blessed. Ein Lächeln. It's blessed. Es ist wirklich segnend. We couldn't survive without receiving. Wir könnten nicht überleben, wenn wir nicht etwas bekommen würden. To receive the things that we need to enjoy life. Die Dinge bekommen, die wir brauchen, um das Leben zu genießen. But also to receive the things that we need to be effective in life. Aber auch die Dinge, die wir bekommen, die wir brauchen, damit wir im Leben effektiv sein können. Like that iPod. Zum Beispiel der iPod. But how about to receive the things that we need just to survive in life? Aber wie ist mit den Dingen, die wir bekommen, einfach nur um zu überleben? And then to receive the things that relieve the pain of distress in life. Und dann die Dinge, die wir bekommen, die uns helfen, dass wir den Schmerz und den Stress des Lebens. What if What if you worked every day? Was ist, wenn du jeden and Tag you arbeitest, didn't receive a paycheck? Und du bekommst kein Geld zum Schluss. We work to receive a paycheck. Du arbeitest, um zu bekommen. We don't give. So the point is, we don't give just to give. Wir geben nicht nur einfach, um zu geben. If we give just to give, wenn wir nur geben, um zu geben, then go on the street and give everything you have away. Dann geh auf die Straße und verschenk alles. There's no blessing in giving just to give. Es ist kein Segen, einfach irgendwas irgendwo zu verschenken. But there's a blessing in giving to make a difference. Aber es ist ein Segen, wenn man etwas gibt, um einen Unterschied zu machen. Number one, and there's a blessing. Und es ist ein Segen in giving zu geben, because God multiplies back what we receive. Weil Gott alles vervielfachen wird, was wir empfangen haben. It is more blessed to give. Es ist ein größerer Segen zu geben. Because God multiplies my giving. Weil Gott mein Geben vervielfacht. And God multiplies my receiving. Und weil Gott auch mein Empfangen vervielfachen wird. So it is more blessed to give. Also es ist ein größerer Segen zu geben. I mean, my mother, she used to always give us everything she could. Meine Mutter hat uns immer alles gegeben, was sie konnte. But it wasn't giving just to give. Aber es war nicht nur so, um uns was zu geben. It was giving to, so that we would be healthy. Sie hat es uns gegeben, damit wir gesund sein können. It was giving so we would appreciate life. Damit wir das Leben schätzen können. God doesn't give just to give. Gott gibt nicht nur einfach irgendwas, God damit er gave was gibt. His son, er gab seinen Sohn, to make a difference. Um einen Unterschied zu machen. And he made a difference in those who believe. Und er macht so einen Unterschied für die, die glauben. Number one. And number two, God wanted a family. Und Gott wollte eine Familie. So he gave to receive. Also hat er etwas gegeben, um etwas zu empfangen. A family. Eine Familie. And in giving, he made the difference. Und durch dieses Geben hat er einen Unterschied gemacht. And that one death on a cross, und der eine Tod auf dem Kreuz, the seeming insignificant death of a man on a cross, der anscheinend unbedeutende Tod eines Mannes auf dem Kreuz, that people would stand there and mock, wo die Leute gestanden sind und gespottet spit haben on them, wo sie drauf gespuckt haben, wo sie gelacht haben, come down, sich lustig you gemacht, son of God, you, komm come runter, down, wenn du der Sohn Gottes bist, this seemingly insignificant thing, diese anscheinend sinnlose Sache, saved everyone who would believe in him, hat jeden gerettet, der an ihn glaubt, was the price for all the sins of all the world. Es war der Preis für die Sünden der ganzen Welt. We don't give just to give. Wir geben nicht einfach nur, um zu geben. We give to make a difference. Wir geben, um einen Unterschied knowing zu machen. That when we make a difference, und wir wissen, wenn wir einen Unterschied machen, God will make a difference in our life. Dann wird Gott einen Unterschied machen in unserem so Leben. That we can continue to make a difference in someone else's. Damit wir weitermachen können, anderen zu geben, um einen Unterschied in let's ihrem Leben back zu machen. 2 Corinthians 9. Lass uns zurückgehen zu 2. Verse 8. Korinther 9. Okay, again. God will generously provide all you need. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Then you will always have everything you need and watch this, plenty left over to share. Und ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr es mit anderen teilen könnt. The feeding of the 5,000, five loaves and two fish. Die Speisung der 5,000, fünf Brote und zwei Fische. They fed 5,000 men plus their families. Sie haben 5,000 Männer gespeist mit ihren Frauen und Kindern. And they were all full. Und alle waren satt. And then they left. Und dann sind sie gegangen. Like with big guts, like, whoa, that was great. Und waren wirklich satt gegessen. And then the Lord said, pick up everything that's left over now. Und dann sagt der Herr, und jetzt sammelt alles ein, was noch übergeblieben ist. 12 baskets left over. 12 Körbe sind this übergeblieben. This is God's economy. So funktioniert die Ökonomie There's Gottes. A divine economy. Es gibt eine göttliche Ökonomie. That makes a difference. Die einen Unterschied macht. God can do miracles. Gott kann Wunder tun. I'm absolutely believing. Davon bin ich vollkommen überzeugt. That someone's going to come, a couple people, and just pay this building off and let's move on. Dass jemand hereinkommen wird und das ganze Gebäude abzahlen wird und wir uns vorwärts bewegen können. And, we can put everything that we take in the budget to missions and workers and training. Und dass wir alles, was wir im Budget haben, verwenden können für Missionen und für Arbeiter und dass Leute ausgebildet werden können. But what would happen? Aber was honestly, passiert, if I announce next week, wenn ich nächste Woche sagen würde, it's happened. Es ist passiert. Someone just bought the building for us. Jemand hat das Gebäude there gekauft. There is no more credit. Es gibt keine Schulden mehr. Yeah, praise the Lord. Ja, preist den Herrn. What would the offering be like next month? Aber wie wäre dann die Spende nächstes Monat? It would be about half, probably. Wäre es nur mehr die Hälfte? It would drop drastically. Es würde wirklich hinuntergehen drastisch. Because why? Warum? Because we're giving to a need. Weil wir eine Not füllen, to wenn support wir geben ourselves? Und uns selbst unterstützen. Or are we giving to glorify the Lord? Oder geben wir, um den Herrn zu verherrlichen? Do we give of the first because God said it? Geben wir das Erste, weil Gott es gesagt hat? Or do we give of the first to save our own building? Oder geben wir das Erste, damit wir unser Gebäude retten können? That would be the test for our church. Das wäre der Test für unsere Gemeinde. The prosperity test. Das wäre der Test des Wachstums. We're doing pretty good with the adversity test. Uns geht's gut mit dem the test of Widerstand. Mit dem Test des Widerstands. But the test of prosperity is far greater than the test of adversity. Aber der Test des Wachstums ist noch viel größer. Let's continue. Verse 9. Lass uns weitermachen. The scripture says, they shall freely and they share freely and give generously to the poor. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Their good deeds will be remembered forever. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Remember that song last week? Erinnert euch an das Lied von letzter Woche? Thank you for giving to the Lord. Danke, dass ihr dem Herrn gegeben habt. I was alive that was changed. Ich war ein Leben, das verändert wurde. This is what that's talking about. Genau darum geht's. That we made a difference and it's remembered forever. Dass wir einen Unterschied machen und dass es für immer und immer man sich daran erinnern wird. Wenn wir mal auf der anderen Seite drüben sind, what is our inheritance is the difference we made. Unser Erbe ist der Unterschied, den wir gemacht haben. And it's eternal. Und das ist ewig. And we will want to come back and say, Lord, give me one more try. Und wir werden zurückkommen wollen und werden sagen, Herr, gib mir noch einen Versuch. And he will say no. Und er wird sagen, nein. But I didn't know. Aber ich habe es doch nicht gewusst. You did know. Du hast es gewusst. It was in my word. Es war in meinem but Wort. I didn't read the word. Aber ich habe es nicht gelesen. Yes, I know. Ja, das but you should ich. Have. Aber du hättest sollen. Because we walk by faith. Denn wir wandeln im Glauben. According to his word. Nach seinem Wort. Now let's just wrap it up. Verse 10. Vers 10. For God is the one. Denn Gott ist es. Who provides seed for the farmer and then bread to eat. Der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. In the same way, he will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. We have to be reading this chapter over in wir our personal lives. Lesen, immer wieder. Or we'll experience entropy in our giving. Oder wir werden einen Rückschritt erfahren right. in unserem Geben. Verse 11. Vers 11. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Und wenn wir eure Gabe dann bringen denen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. In verse 15. Vers 15. Thank God for this gift, too wonderful for words. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es nicht in Worte zu fassen ist. And that word too wonderful is the word indescribable. Und dieses Wort zu wundervoll ist dieses Wort unbeschreiblich. That God has already given us an indescribable gift in his son. Gott hat uns schon ein unbeschreibliches Geschenk gegeben in seinem Sohn. A gift that was so seemingly insignificant 2000 years ago. Ein Geschenk, das vor 2000 Jahren so unbedeutend, sinnlos erschien. But that has released inexhaustible mercy toward us. Aber das unerschöpfliche Gnade uns gegenüber befreit hat. What do you think? Was denkt ihr? We've got one life. Wir haben ein Leben. God is standing behind us. Und Gott steht hinter uns. He wants us to make a difference. Und er möchte, dass wir einen Unterschied machen. And he promises us, und er verspricht uns, that he will multiply our little effort. Wird. But also, aber auch, he will resupply us. Dass uns zurückgeben wird. We have to stand on this. Darauf müssen wir stehen. If we don't stand on this, wenn wir daran nicht festhalten, we will experience the same thing that happened to the Corinthians. Dann werden wir das gleiche erleben, was die Korinther erlebt haben. In 6 months, in 6 Monaten, 30 people will drop their kid. Werden 30 Leute ihr Kind nicht mehr unterstützen within wollen. One year, 90% will. In einem Jahr vielleicht 90%. And they will say, we just couldn't afford it. Wir werden sagen, wir können es uns einfach nicht mehr leisten. But God says you can. Aber Gott sagt, du kannst. And when you feel it, wenn du das spürst, you have to believe that God is compassionate toward you. Dann musst du daran glauben, dass Gott wirklich dir gegenüber mitleidig ist. Psalm 103:13. Psalm 1, 3. That like a father with his child, mit seinem Kind, God has compassion on us. So ein Mitgefühl hat Gott mit uns. God feels it. Gott spürt es. So watch this and we'll close. Schaut her. When you feel it, wenn du es spürst, it gives God an opportunity to feel what you're feeling. Dann gibt es Gott eine Gelegenheit, das zu fühlen, was du fühlst. So when you take your walk at night and you think, what did I do? Also wenn du am Abend spazieren gehst und sagst, was habe ich dann nur gemacht? What, am I crazy? Bin ich blöd? Stepping out in faith? Einfach im Glauben. Where are you? Answer me. Wo bist are you du, there? Gott? Bist du da? No, I didn't think so. Ich glaube nicht. What did I do? Was mache ich eigentlich? I feel so lonely. I feel so vulnerable. Ich fühle mich so einsam und so verwundbar. I feel like so afraid. Ich habe Angst. That's good. Das ist gut. Now God can step in. Denn jetzt kann Gott hereinkommen. And he can feel what you're feeling. Und er wird das fühlen, was du fühlst. Because to be compassionate is to feel the pain of another. Denn Mitgefühl haben heißt, den Schmerz eines anderen zu spüren. So when you're feeling some pain, also wenn du einen Schmerz spürst, it is an opportunity for God to look down, dann ist es eine Gelegenheit, dass Gott herunterschaut and have compassion on you. Und Mitleid mit dir hat. And then we slowly begin to learn, und dann beginnen wir langsam zu lernen, that there are a lot of people out there, dass es viele Leute gibt da draußen, die Schmerzen haben. Und dann our capacity to be compassionate expands. Und dann wird unsere Kapazität dieses Mitgefühls wachsen. Believe me, God is there. Glaube mir, Gott ist da. God wants to be compassionate. Und Gott möchte Mitgefühl haben. Take your walk. Mach deinen Spaziergang. Give your complaint to God. Und beschwer dich bei Gott. Talk to him. Sprich mit ihm. Don't eat the seed. Esse nicht den Samen, that you've already planted, den du eingegraben hast. Don't take it up. Nimm ihn nicht wieder heraus. Take it to God. Bring es zu Gott. And say, God, I have fear. Und sag Gott, ich habe Angst. Help me. Feel what I feel. Hilf mir. Fühl das, was ich fühle. Be compassionate with me. Habe Mitgefühl mit mir. Please. Bitte. And he will. Und er wird. He will. Er wird. As we feel compassion, God infinitely feels compassion. Wenn wir Mitgefühl empfinden, dann empfindet Gott noch wirklich. Don't rob him of the opportunity. Beraub ihn nicht der Gelegenheit. By trying to soften the pain you feel. Indem du einfach versuchst, den Schmerz, den du spürst, zu beruhigen. With some natural remedy. Mit irgendetwas. Let him do it. Sondern lass es ihn tun. He's waiting to do it. Er wartet darauf, das zu tun. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute Morgen. Thank you for your patience with us. Danke für deine Geduld mit uns. Your compassion toward us. Dein Mitgefühl uns gegenüber. We are so human. Wir sind so menschlich. The full spectrum of feelings. Und diese ganze Palette der Gefühle. From courage. Von Mut. To extreme fear. Bis zu extremer Angst. Feeling lonely. Sich einsam zu fühlen. To feeling proud. We feel so many things. Wir fühlen so viele verschiedene Dinge. Good things and bad things. Gute Sachen und schlechte Sachen. We want to make a difference. Aber wir wollen einen Unterschied machen. That's our inheritance. Denn das ist unser Erbe. The difference we made. Der Unterschied, den wir machen. The difference you made in our life. Der Unterschied, den du in unserem Leben machst. Compassion makes a difference. Mitgefühl macht den Unterschied. Through us. Durch uns. And to us. und für uns. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du hier heute Morgen. You have never received Jesus Christ. Und du hast Jesus noch nie empfangen. He died on the cross. Er starb am Kreuz. A seemingly insignificant thing. Eine anscheinend sinnlose Sache. But it was the saving of the world. Aber es war, um die Welt zu retten. And you are included. Und da bist du eingeschlossen. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt wegnimmt. Would you pray with me this morning? Würdest du beten mit mir heute Morgen? A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Say those words quietly. Sag diese Worte still. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Feel my pain. Fühle meine Schmerzen. Have compassion on me. Hab Mitgefühl mit mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Be my father. Sei mein Vater. Forever. Für immer. Change me. Verändere mich. Mold me. Love me. Bearbeite mich. Liebe mich. Care for me. Kümmere dich um Embrace mich. Embrace me. Umarme mich. Teach me. Lehre mich. Guide me. Leite mich. Protect me. Beschütze mich. Help me. Hilf mir. I pray this morning. Das bete ich heute Morgen. Father, forgive me. Vater, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Just spend a moment with the Lord. Verbringe eine kurze Zeit mit dem Herrn. Ask the Lord. Und bitte ihn. To be compassionate in an area of your life. Mitgefühl zu haben in einem bestimmten Gebiet deines Lebens. Say God, feel what I feel. Sag Gott, fühle was ich fühle. In my family. In meiner Familie. On my job. In meiner Arbeit. With my sickness. Mit meiner Krankheit. Whatever it is. Was es auch immer sein mag. Take a moment. Nimm dir Zeit, einen Moment.